sind 16 Bars direkt in dein Maß. Hack direkt in dein Maß. Yo. Schreibe 16 Bars, wenn es stressig war. Überzeuge immer wieder, ich die lässt sich da. Lass mal Hektik, ja, bin gestresst im Marsch. Geh mit dem Beat und der Snare, du hast Pech gehabt. Es ist echt gewagt, hey, was meinst du denn jetzt? Du hast schlecht gepackt, nein, wie peinlich du rappst. Pein ist der Keck, du riechst Peitsche vom Mac. Mann, ich will auch keine Features, weil ich meide den Dreck. Gib mir drei für Respekt, du bist neidisch wie Wack. Riechst dein Leben ist geregelt, du bist pleite und fett. Eifrig nach Sex, für die Kleidung kein Cent. Und du bleibst nur ein Penner mit der Zeitung als Bett. Verbreitet das Crack, leid dein Geschäft. Doch heute nur mit Mucke, ich werd meiner gerecht. Ich bin weiter der Chef von der Gang, von der Crew. IBM, LBO, nicht umsonst, das Tattoo.